Ich hoffe auf Barisch, gut fessel und da, was am Herr Aja, Sazone Mutschko, Gine Gamatel ab Samjaya. Gartina, Tirat, Urgain.